Roland Bader, Geldsozialismus. Die wirklichen Ursachen der neuen globalen Depression. Dieses Hörbuch ist als gedruckte Ausgabe beim Resch Verlag erhältlich. Vorwort. In meinem Heimatstädtchen gibt es den Brauch, zur Fastnachtszeit lebensgroße Hexenfiguren auf Fenstersimse und Hoftore zu drapieren. Der Betrachter mag beim Anblick der schauerlichen Puppen an den Hexenwahn denken, der in Europa mehr als 3 Jahrhunderte lang, besonders vom 15. bis 17. Jahrhundert, gewütet und Tausende von grausam gefolterten und verbrannten Opfern gefordert hat. So wie wir heutigen fassungslos auf eine solche Massenhysterie und einen derart irrationalen Wahn zurückblicken, die ganz Europa befallen hatten, so werden wohl künftige Generationen, falls die Menschheit an der Selbstauslöschung vorbeischrammt, unsere Zeit als Säkulum eines irrationalen Massenwahns sehen. Und die Gelehrten und Gebildeten werden sich fragen, wie war es möglich, dass unsere Vorfahren zwar Marktwirtschaften errichten wollten, also Ordnungsgebilde der wirtschaftlichen, persönlichen und politischen Freiheit, die ausdrücklich als Gegenbild zu sozialistischen Organisationen verstanden wurden, dass sie aber die sozioökonomischen Großsektoren ihrer Gesellschaften, nämlich das Bildungswesen, das Gesundheitswesen und das Rentensystem als kollektivistische Staatsapparate konstruiert haben. Viel schlimmer noch. Wie kamen die Menschen jener Zeit auf die perverse, ja selbstzerstörerische Idee, ihre vermeintlichen Marktwirtschaften auf 2 sozialistischen Fundamenten zu errichten? Auf einem staatsmonopolistischen Zwangsgeld und einem zentralplanwirtschaftlichen System des Zinsdiktates. Sie hätten doch wissen müssen, dass jede auf sozialistischen Grundpfeilern errichtete Wirtschaft und Gesellschaft früher oder später zusammenbrechen muss. Und wieso haben sogar die Deutschen dieses System beibehalten, nachdem es zuvor mit furchtbaren Folgen für das eigene Land und für die Welt zusammengebrochen war und obwohl sie das gute Beispiel der vorangegangenen Goldgeldzeit erlebt hatten? Wie konnten sie und praktisch auch alle anderen Völker sogar dem Aberglauben verfallen und sich von ihren politischen Eliten einreden lassen, dass mit beliebig gedrucktem und per Federstrich erzeugtem Papiergeld den Reichtum der Nation erhöhen und das Wirtschaftswachstum beschleunigen könne, dass man sich reich konsumieren und reich verschulden könne? Wieso haben sogar die meisten Ökonomen jener Zeit diesen Wahn gefrönt und die Menschen nicht aufgeklärt, sondern sie erneut in ihr Verderben rennen lassen? Fragen von immenser Bedeutung, die der Lösung harren. Mag dieses Buch einige wichtige Antworten geben können? Waghäusel im Februar 2010, Roland Bader. Zum Gedenken an den Bankier Ferdinand Lips. Das Aufgeben von Gold als Geld, von der Disziplin des Goldes, ist der wichtigste Grund, wenn nicht sogar die einzige Begründung dafür, warum unsere Welt ein sehr gefährlicher Ort geworden ist. Meiner Meinung nach ist es die größte Tragödie in der Geschichte der Welt. Aus der Geschichte wissen wir, wie Papiergeld endet. Zum ersten Mal in der Geschichte ist alles Geld der Welt von nichts mehr gedeckt. Das ist das übelste System, das je vom Menschen erfunden wurde. Ferdinand Lips in einer Rede vom August 2005 in Dawson City, Kanada.